Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir laden Sie heute ein zu einem Hörspielabend mit Ulrike Hage. Ulrike Hage arbeitet an der Schnittstelle von Jazz, Avantgarde, klassischer Musik und Literatur. Neben ihrer Arbeit als Regisseurin von preisgekrönten Hörspielen schreibt sie Filmmusik und ist als Solopianistin tätig. In ihrem Hörspiel, das sie 2016 für den Deutschlandfunk komponiert und inszeniert hat, geht sie aus von Texten der amerikanischen Schriftstellerin Gertrude Stein. Die 1864 geborene Gertrude Stein gilt mit ihrer Prosa und ihrer Dichtung auch heute noch als eine der einflussreichsten Autorinnen der klassischen Avantgarde. In ihrem ureigenen Stil aus rhythmisierter Prosa, Wiederholungen und Satzschleifen reflektiert Gertrude Stein Aspekte eines aktuellen Themas. Ist Geld nun Geld oder ist Geld nicht Geld? Ja. Geld. Ist Geld nun Geld oder ist Geld nicht Geld? Ist Geld. Jeder weiß das. Oh, es verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe alles. In Hass, alles? Über den Geld. Hass in Liebe, die Tugend in Laster, die Laster in Tugend, der übliche Blödsinn Ansatz in Verstand, zur Definition von Geld. Verstand in Blödsinn. Wenn Sie es verdienen, genau. Und ausgeben, was auf Sie die Funktionen verdienen, dann Geldes. Wissen Sie es. Dann wissen das Sie wirklich, ist, man worüber jeder Geld eine Menge nachdenkt. Und wenn Sie darüber abstimmen, oder alle werden es schafft Verbindungen, werden. Es stellt Gemeinschaft her. Denn die Zeit auch im monetären Tausch hängen Individuen und Gemeinschaft voneinander ab. Wird. Es ist furchtbar es ist nicht schwer, wirklich von vornherein zu wissen, eindeutig, was man weiß. Wo, Karl, ja? Die Grenze zwischen. Ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Ausgibt, du erntest, wo du nicht gerät hast. $3 und einer Million, aber wenn man es sagt, und du nicht hast, dann hört sich alles weil gleich ich Angst an. Hatte, Staunen, Geld bin, natürlich habe ich dein Geld das, in der Erde Geld ist für jeden. Und das ist der hier Grund, warum hast du wir alles, worüber jeder immer wieder darüber abstimmen werden. Und begreif, Paul, also bitte, das gilt jetzt für jeden. Ich? Jeden. Ich glaube an Gold und Silber, die geschmolzen im Tiegel und zerhackt in der Münze, geschlagen im Prägestock, als klingende Münze zur Welt gekommen. Aber, nachdem sie auf Erden gewandelt das Geld, das jeder und so schwer jeden wurden, gelangt gefahren in die Keller der Bank, wenn es das nicht ist, wenn diese früher oder später ein Unglück, dem werden alle sehr unglücklich sein. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, ich wünschte dem wird wirklich, auch noch weggenommen, jeder würde sich entscheiden, ob werf den nichtsnutzigen Diener hinaus, Monita, kann es mir nicht vorstellen, aber stellen wir uns es mal vor. Amen. Die nicht Wirklichkeit, wir fangen nochmal neu an. Will das Achtung, fertig, los. Geld. Hörspiel von Ulrike Hage nach Texten von Gertrude Stein. Geld! Geld. Jeder muss sich jetzt wirklich entscheiden. Ist Geld nun Geld oder ist Geld nicht Geld? Jeder, der es verdient und es jeden Tag zum Leben ausgibt, weiß, dass Geld Geld ist. Jeder, der darüber abstimmt, wie viel Steuern eingetrieben werden sollen, weiß, dass Geld nicht Geld ist. Das ist es, was alle verrückt macht. Es war einmal ein König, der hieß Ludwig der 15. Joker? Es war einmal ein König, der hieß Ludwig der 15. Er gab Geld aus, wie Sie es heute ausgeben. Er gab es einfach aus und gab es aus. Und eines Tages wagte es jemand, dem König das zu sagen. Oh, sagte der, nach mir die Sintflut. Solange er lebe, würde es reichen, also sei es doch egal. Als dieser König seine Herrschaft begonnen hatte, nannte man ihn Ludwig den Vielgeliebten. Als er starb, blieb nicht einmal mehr jemand bei ihm, um ihm die Augen zuzudrücken. Geschweige denn, ihn zu drücken. Aber all diese Probleme gibt es eigentlich wegen dieser Frage, ist Geld Geld? Aesop? Ein Geiziger machte sein gesamtes Vermögen zu Geld, kaufte sich einen Klumpen Gold und vergrub diesen außerhalb seines Hauses. Ununterbrochen ging er zu der Stelle hin und sah sie sich an. Aber einer von denen, die in der Nähe dieser Stelle ihre Arbeit taten, beobachtete sein ständiges Kommen und Gehen und argwöhnte den wahren Grund für dieses Verhalten. Ist Geld Geld? Oder ist Geld Geld? Als der Geizige sich einmal entfernt hatte, hob der Arbeiter das Gold aus der Erde. Als der Mann aber zurückkam und den Platz leer vorfand, jammerte er und raufte sich die Haare. Jemand sah ihn in seinem übermäßigen Schmerz, erfuhr den Grund und sagte: »Sei nicht traurig, mein Freund, sondern nimm einen Stein, lege ihn an dieselbe Stelle und stelle dir vor, dass dein Gold dort liegt. Denn damals, als es noch dort lag, hast du es doch auch nicht gebraucht.« Geld stellt erste und letzte Fragen. Die erste ist die nach seiner unheimlichen Umwendungskraft. Die letzte, die nach dem Ende dieser Kraft. Ja. Matthäus? Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte: »Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch 5 dazu gewonnen.« Dann kam der Diener, der 2 Talente erhalten hatte, und sagte: »Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch 2 dazu gewonnen.« Zuletzt kam auch der Diener, der das 1 Talent erhalten hatte, und sagte: »Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder.« Sein Herr antwortete ihm: »Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.« Geld stellt erste und letzte Fragen. Die erste ist die nach seiner unheimlichen Umwendungskraft. Die letzte, die nach dem Ende dieser Kraft. Das Ende der Kraft! Ist Geld nun Geld Oder ist Geld nicht Geld? Jeder, der jeden Tag davon lebt, weiß, dass Geld Geld ist. Aber die Leute, die über Geld abstimmen, Präsidenten und der Kongress, sehen Geld nicht so, wenn sie darüber abstimmen. Ich erinnere mich noch, wie mein Neffe, als er ein kleiner Junge war, irgendwo spazieren ging und viele Pferde sah. Er kam nach Hause und er sagte: "Oh, Papa, ich habe gerade 1 Million Pferde gesehen." "Eine Million", sagte sein Vater. "Na ja", sagte mein Neffe, "es waren 3. Das haben wir dann immer alle gesagt, wenn jemand Zahlen benutzte, die er nicht zählen konnte. "Na ja, 1 Million oder 3. 1 Million. Das ist der springende Punkt. Bitte. Wenn man Geld verdient und jeden Tag Geld ausgibt, dann kennt man den Unterschied zwischen 1 Million und 3. Wenn man aber über Geld abstimmt, dann gibt es keinen richtigen Unterschied zwischen 1 Million und 3. Und so muss sich jeder entscheiden. Ist für jeden Geld Geld? So. Oder nicht? Muss sich jeder entscheiden. Ist für jeden Geld Geld oder nicht? Das ist es, worüber jeder eine Menge nachdenken muss. Oder alle werden furchtbar unglücklich werden. Ob es einem nun gefällt oder nicht, Geld ist Geld. Und das ist alles. Jeder weiß das. Ich wünschte wirklich, jeder würde sich entscheiden, ob Geld Geld ist. Das ist es, worüber jeder eine Menge nachdenken muss. Oder alle werden furchtbar unglücklich werden. Denn die Zeit wird kommen, wo das Geld, über das abgestimmt wird, plötzlich einfach Geld wird, wie das Geld, das jeder jeden Tag verdient und jeden Tag zum Leben ausgibt. Und wenn diese Zeit kommt, werden alle sehr unglücklich sein. Ich wünschte wirklich, jeder würde sich entscheiden, ob Geld Geld ist. Es ist furchtbar schwer für jemanden zu glauben, dass Geld Geld ist, wenn es mehr davon gibt, als man zählen kann. Darum sollte es irgendein Verfahren geben, sodass nicht sofort über Geld abgestimmt wird. Wenn man Geld ausgibt, das man jeden Tag verdient, überlegt man es sich natürlich sehr genau, bevor man mehr ausgibt, als man hat. Und meistens macht man es nicht. Wenn es also irgendeine Regelung gäbe, dass, wenn eine Gruppe abstimmt und beschließt, Geld auszugeben, dass sie dann lange warten müsste und erst eine andere Gruppe abstimmen müsste, bevor sie wieder abstimmt und das Geld bekommt. Kurz, wenn es irgendwie ginge, eine Regierung dazu zu bringen, mit Geld umzugehen, wie ein Familienvater mit Geld umgehen muss. Wenn das nur irgendwie ginge. Wenn das nur irgendwie ginge. Wer über das Geld nicht staunt, der wird es nie begreifen können. Staune und begreife. Der natürliche Instinkt eines Familienvaters, wenn ihn jemand um Geld bittet, ist Nein zu sagen. Jeder Familienvater, jedes Familienmitglied weiß das ganz genau. Dann sitzt man da. Mit dem Geld. Mit dem Blick aufs Geld. Bis also jeder, der über öffentliche Gelder abstimmt, sich daran erinnert, was er als Familienvater fühlt, wenn er Nein sagt, wenn irgendjemand in der Familie Geld will, bis diese Zeit kommt, wird es viele Probleme geben. Und ein paar Jahre später werden alle sehr unglücklich sein. In Russland versuchten sie zu beschließen, dass Geld nicht Geld sei. Völlig umsonst. Und jetzt lernen sie langsam aber sicher wieder, dass Geld Geld ist. Ob es einem nun gefällt oder nicht. Makroökonomie ist Geld. Ist etwas anderes. Und das ist alles. Jeder weiß das. Und das ist alles, alles, alles? Das ist alles. Alles? Wenn sie es verdienen und ausgeben, was sie verdienen, dann wissen sie es. Dann wissen sie wirklich, alles. Dass Geld Geld ist. Alles. Und wenn sie darüber abstimmen, dann wissen sie nicht, dass es Geld ist. Geld ist alles. Das ist alles. Das ist das Problem mit jedem. Es ist furchtbar schwer, wirklich zu wissen, was man weiß. Ja? Klickert's? Wenn man es verdient und es ausgibt, kennt man wirklich den Unterschied zwischen 3 Dollar und 1 Million. Aber wenn man es sagt und darüber abstimmt, hört sich alles gleich an. Staune? Natürlich tut's das. Das täte es für jeden. Und das ist der Grund, warum sie darüber abstimmen und immer wieder darüber abstimmen werden. Und begreife. Also bitte, das gilt jetzt für jeden, jeden, jeden. Bitte, ist Geld Geld? Und wenn es das ist, sollte es gleich sein, ob es nun ein Familienvater verdient und ausgibt oder eine Regierung. Wenn es das nicht ist, gibt es früher oder später ein Unglück. Der Ansatz zur Definition von Geld konzentriert sich auf die Funktionen des Geldes, wobei man die Zahlungsmittelfunktion, die Funktion als Recheneinheit und die Wertaufbewahrung unterscheidet. Es ist nicht von vornherein eindeutig, wo die Grenze zwischen Geld und Nicht-Geld zu ziehen ist. Nein. Karl? Das Geld ist die allgemeine Verkehrung der Individualitäten, die sie in ihr Gegenteil umkehrt und ihren Eigenschaften widersprechende Eigenschaften beilegt. Monita? Es zirkuliert, es schafft Verbindungen, es stellt Gemeinschaft her. Auch im monetären Tausch hängen Individuen und Gemeinschaft voneinander ab. Mhm. Karl? Es verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugend in Laster, die Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn. Oh, Joker? Gold. Kostbar flimmernd rotes Gold. So viel hiervon macht schwarz, weiß, hässlich, schön, schlecht, gut, alt, jung, feig, tapfer, niedrig, edel. Monita? Offenbar nährt die Geldökonomie die Illusion, dass man sich dem Prinzip der Gegenseitigkeit entziehen kann. Aber wenn das Geld nicht zirkuliert, gibt es Unheil. Joker. Geld ist Ersatz. Wer immer Geld begehrt, begehrt etwas anderes als Geld. Ohne einen Überbau an unerfüllten und unerfüllbaren Fantasien kann Geld gar nicht existieren. Geld kam in die Welt, um seine Anlässe zu beseitigen und damit sich selbst überflüssig zu machen. Ja. Marcel? In der Gesellschaft der Gabe wird durch den Tausch von Gütern ein soziales Band geschaffen. Joker. Die Globalisierung scheint alle Verhältnisse unter den Menschen dem Markt und der Ökonomie zu unterwerfen. Wo bleiben die Bezüge des direkten Umgangs miteinander? Eine Gabe muss angenommen und erwidert werden. Der Wert einer Gabe beruht auf dem Gedanken, dass jede Gabe das Selbst des Gebenden enthalten muss. Ist die Globalisierung des Geistes, der reinen Gabe und der Demokratie denkbar und möglich? Im Gabentausch gibt man sich selbst, und zwar darum, weil man sich selbst, sich und seine Besitztümer den anderen schuldet. Die reine Gabe darf nicht zirkulieren. Sie darf nicht getauscht werden. Auf gar keinen Fall darf sie sich als Gabe verschleißen lassen im Prozess des Tausches. Mehr über Geld. Als vor langer Zeit in England das Parlament erfunden wurde, geschah das hauptsächlich, um den König daran zu hindern, zu viel Geld auszugeben. Pecunia nervus belli. Seitdem hat jedes Land ein Parlament. Aber wer soll dafür sorgen, dass die Parlamente aufhören, zu viel Geld auszugeben? Pecunia nervus belli. Wenn man einmal anfängt, Geld auszugeben, hört man nie wieder von selbst auf. Wenn man aufhört, dann nur, weil jemand dafür sorgt, dass man aufhört. Und wer soll schon dafür sorgen, dass der Kongress aufhört, zu viel Geld auszugeben? Das muss sich jetzt jeder mal überlegen. In Frankreich hat die Abgeordnetenkammer genau das Gleiche getan. Sie hat zu viel Geld ausgegeben. Und so wählte jeder die Kommunisten, in der Hoffnung, die Kommunisten würden dafür sorgen, dass das aufhört. Jetzt glaubt jeder, dass die Abgeordnetenkammer unter den Kommunisten das Geld einfach weiter ausgeben wird, und so überlegen sich viele Franzosen, ob sie nicht wieder einen König haben sollten und dass der König dafür sorgen wird, dass das französische Parlament aufhört, zu viel Geld auszugeben. 3 Millionen, Hand hoch. 5 Millionen, Hand hoch. 10 Milliarden, Hand hoch. Also bitte. Das ist komisch. Das Parlament wurde erfunden, um dafür zu sorgen, dass ein König aufhört, Geld auszugeben. Und jetzt überlegen sich die Franzosen, ob sie wieder einen König haben sollten, um dafür zu sorgen, dass das Parlament aufhört, all ihr Geld auszugeben. Und in Amerika, wo sich seit George Washington keiner mehr wirklich einen König vorstellen kann, wer soll da dafür sorgen, dass der Kongress aufhört, zu viel Geld auszugeben? Auri, Sacra, Farmes. Sie werden sicher nicht selbst dafür sorgen, dass sie aufhören. So viel ist klar. Das muss sich jetzt jeder mal überlegen. Wer soll dafür sorgen, dass sie aufhören? Der verfluchte Hunger. Hunger, Hunger, Hunger, Hunger. Nach Gold. Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Und es herrscht der Erde Gott das Geld. Wir hören mal kurz rein in ein kleines Theaterstück, was hier gerade im Nebenflügel aufgeführt wird. Im Erdgeschoss sind sehr viele Schüler anwesend. Es spricht Eilebeute. So sind wir doch die Ersten hier. Rabe bald. Kein Rabe fliegt so schnell als wir. Darauf Eilebeute. Oh, welch ein Schatz liegt hier zuhauf. Wo fang ich an? Wo höre ich auf? Und... Paul? Ich glaube an Gold und Silber, die geschmolzen im Tiegel und zerhackt in der Münze, geschlagen im Prägestock, als klingende Münze zur Welt gekommen, aber, nachdem sie auf Erden gewandelt und zu schwer befunden wurden, hinabgefahren in die Keller der Bank, um als Papiergeld... Nein, als elektronisch übermittelte Zahlenfolgen, ja, wieder aufzuerstehen. Im grauen Dunst verleibt sich das Gold alles Licht. Alles über Geld! Alles über Geld. Es ist schon sehr komisch mit dem Geld. Was die Menschen von den Tieren unterscheidet, ist Geld. Alle Tiere haben die gleichen Gefühle und die gleichen Gewohnheiten wie Menschen. Wer viele Tiere um sich herum hat, weiß das. Aber was kein Tier kann, ist zählen. Und was kein Tier kennt, ist Geld. Menschen können zählen, und das tun sie auch, und darum haben sie Geld. Also, solange die Erde sich dreht, solange wird es Menschen auf ihr geben, und solange es Menschen auf ihr gibt, solange werden sie zählen, und sie werden Geld zählen. Jeder zählt immer Geld. Die Königin sitzt im Salon und isst, was ihr gefällt. Der König sitzt in der Schatzkammer und zählt sein Geld. So ist es nun einmal. Und es ist nur dann ein Problem, wenn sie Geld zählen, ohne es als Geld zu zählen. Zählen ist komisch. Wenn man ein großes Geschäft sieht und man sieht von all den vielen Dingen so viele innen drinnen und auf den Ladentischen, ist es schwer zu glauben, dass eins mehr oder weniger für irgendjemanden irgendeinen Unterschied macht. Welch ein Schatz liegt hier zuhauf? Wo fang ich an? Wo hör ich auf? Wenn man eine Kassiererin in einer Bank mit Schubladen voller Geld sieht, ist es schwer zu begreifen, dass eins mehr oder weniger irgendeinen, aber auch nur irgendeinen Unterschied macht. Das macht's aber, wenn man es kauft. Oder wenn man es wegnimmt. Oder wenn man es verkauft. Oder wenn man beim Auszahlen einen Fehler macht. Natürlich macht's das. Aber eine Regierung macht genau das. Sie glaubt nicht wirklich, dass, wenn so viel davon da ist, eins mehr oder weniger irgendeinen Unterschied macht. Es ist komisch, wenn man irgendetwas kauft, also das kann 4 Dollar und 50 Cent kosten oder 489 Dollar oder irgendeine andere Summe. Aber wenn eine Regierung über Geld abstimmt, ist es immer eine runde Summe. 1 oder 5 oder 15 oder 36, mehr oder weniger, machen keinen Unterschied. Sobald es Milliarden werden, machen 15 oder 25 oder 36, mehr oder weniger, keinen Unterschied. Also das muss sich jeder mal überlegen. Das muss sich jeder mal überlegen. Denn wenn alles zusammengerechnet wird, müssen alle möglichen genauen Summen zusammengerechnet werden. Jeder, der Steuern zahlt, weiß das. Und es macht einen Unterschied. All diese genauen Geldsummen müssen verschwinden, um jene runde Summe zu ergeben, über die abgestimmt wird. Aber tut sie das auch? Es wird rund abgestimmt, aber es wird genau eingezogen. Das muss sich jeder mal überlegen. Es wird rund abgestimmt, aber es wird genau eingezogen. Das muss sich jeder mal überlegen. Es wird rund abgestimmt, aber es wird genau eingezogen. Es wird rund abgestimmt, aber es wird genau eingezogen. Es wird rund abgestimmt, aber es wird genau eingezogen. Es wird rund abgestimmt. Es wird genau. Franziskus. Nein. Zur neuen Vergötterung des Geldes. Die Finanzkrise, die wir durchmachen, lässt uns vergessen, dass an ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise steht. Anthropologische Krise. Die Leugnung des Vorrangs des Menschen. Anthropologische Krise. Kurzschluss, ja. Kurzschluss, ja, ja. Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen. Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen. Danke gleichfalls. Ich ermahne euch, du sollst zur uneigennützigen Solidarität. Du sollst nicht zinsen. Und zu einer Rückkehr von Wirtschaft und Finanzleben, zu einer Ethik zugunsten des Menschen. Wofür man Zinsen nehmen kann. Paul? Unser Vater Kapital, der du bist von dieser Welt, allmächtiger Gott, der du den Lauf der Flüsse veränderst und Berge durchstichst, der du Erdteile voneinander trennst und Nationen zusammenkettest, Schöpfer der Waren und Quelle des Lebens. Paul? Gib uns Käufer in Menge, die unsere Waren abnehmen, die Guten wie die Schlechten. Führe uns nicht in das Zuchthaus, sondern befreie uns von dem Bankrott und verleihe uns ewige Renten. Amen. Ein letztes über Geld. Die Reichen loszuwerden hat schon etwas sehr Komisches zur Folge. Es ist leicht, die Reichen loszuwerden, aber es ist nicht leicht, die Armen loszuwerden. Wo immer sie es versucht haben, da sind sie die Reichen tatsächlich losgeworden. Und dann ist jeder arm. Und außerdem gibt es dann mehr als je zuvor immer mehr, immer ärmere, und das ist ganz natürlich. Wenn es Reiche gibt, kann man immer von den Reichen nehmen und den Armen geben. Aber wenn jeder arm ist, dann kann man nicht von den Armen nehmen und den noch viel Ärmeren geben. Und da stehen sie dann da. Das ist das zwangsläufige Ergebnis von zu viel Organisation. Diese Sache mit der Organisation ist eine komische Geschichte. Der Anfang des 18. Jahrhunderts, nachdem alles vollkommen unter feudaler und religiöser Herrschaft gestanden hatte, sah überall den starken Wunsch nach persönlicher Freiheit und sie packten ihn an, bis sie glaubten, sie zu haben. Was zuerst die englische und dann die amerikanische und dann die französische Revolution zur Folge hatte. Und da standen sie dann da. Und jeder war frei. Und so ging es dann weiter bis zu Lincoln. Dann begannen sie, Maschinen zu erfinden und gleichzeitig fanden sie unberührte Natur. Und die konnte mit Maschinen bearbeitet werden. Und so begannen sie mit der Organisation. Sie begannen mit der Organisation von Fabriken und der Organisation von Arbeitern. Und je mehr sie mit der Organisation begannen, desto mehr wollte jeder organisiert sein. Und je mehr sie organisiert waren, desto mehr gefiel jedem die sklavische Abhängigkeit von einer Organisation. Freiheit, Organisation. Organisation, das ist das, was alle verrückt macht. Gerade neulich las ich eine Detektivgeschichte von Futner. Und die Gangster, die auf Befehl unter furchtbaren Bedingungen zusammen festgehalten wurden, sagten, als sie jemand befreien wollte, sicher muss man heutzutage organisiert sein. Man muss dafür sorgen, dass einem jemand das Denken abnimmt. Und dann schrieb mir neulich noch ein sehr fähiger junger Mann, wer hätte schon erwartet, dass er so denken würde, und meinte, letztendlich seien wir doch alle froh, dass Roosevelt uns das Denken abnimmt. Das Denken abnimmt. Das ist die notwendige Folge aller Organisation. Und da ist die Welt heute angelangt. Ob es einem gefällt oder nicht, Geld ist Geld. Und das ist alles. Carson? Es war da noch ein tieferer Grund, weshalb das Café der Stadt so viel bedeutete. Und dieser tiefere Grund hat mit einem gewissen Stolz zu tun, der hierzulande bisher unbekannt war. Um diesen Stolz zu begreifen, muss man sich vor Augen halten, wie wenig das menschliche Leben gilt. Jeder weiß das. Von jeher drängen sich eine Menge Menschen um eine Baumwollspinnerei. Doch es ist selten, dass jede Familie genügend Maismehl, Kleider und Speck für alle Familienangehörigen hat. Das Leben wird oft zu einer einzigen, langen, trübsinnigen Plackerei, um nur die zum nackten Leben notwendigsten Dinge zusammenzuscharren. Verwirrend ist nun, dass alle brauchbaren Dinge ihren Preis haben und nur mit Geld erworben werden können. Denn so ist der Lauf der Welt. Der Anfang des 18. Jahrhunderts strebte nach Freiheit und hörte auf mit dem Ende des 19. Jahrhunderts, das nach Organisation strebte. Heute hat sich die Organisation irgendwie immer mehr verbraucht. Die unberührte Natur wird irgendwie immer mehr verbraucht. Die ganze Erdoberfläche ist heutzutage bekannt und die Luft auch. Und überall sieht man irgendeine Organisation, die sich selbst umbringt, indem sie einfach als Organisation endet. Die etwas rückständigeren Länder sind davon noch begeistert, weil sie gerade erst davon gehört haben. Aber im Grunde ihres Herzens wissen die anderen, dass es immer Arme gibt und dass es immer sehr viel Ärmere gibt. Und was wird man dagegen tun? Und was wird man dagegen tun? Die Organisation ist gescheitert. Und überall auf der ganzen Welt muss jeder von vorn anfangen. Alles auf Anfang, bitte. Kommt, alles auf Anfang. Einatmen und alles aus dem Kopf raus. Raus aus dem Kopf. Und dann stellt sich die Frage, ist Geld Geld? Was werden Sie als nächstes versuchen? Was will das 21. Jahrhundert tun? Sie werden bestimmt nicht organisiert sein wollen. Das 20. Jahrhundert erlebt gerade das Ende davon. Vielleicht, da die unberührte Natur bis dahin so gut wie verbraucht sein wird und da außerdem bis dahin jeder so schnell er kann überall gewesen sein wird, vielleicht werden sie anfangen, wieder Freiheit zu suchen und ihre Zeit wieder auf individuelle Art zu verbringen und ihr Land auf altmodische Art oder eigenhändig zu bestellen. Eins steht fest, bis es wieder Reiche gibt, wird jeder arm sein und jeder wird mehr als je zuvor sogar noch ärmer sein. So viel steht auf jeden Fall fest. Carson. Doch das menschliche Leben hat keinen Gegenwert. Es wird uns umsonst gegeben. Und es wird uns genommen, ohne dass wir dafür bezahlen. Wie viel ist es wert? Oft, wenn man sich im Schweiße seines Angesichts abgerackert und bemüht und seine eigene Lage doch nicht gebessert hat, regt sich in unserem innersten Herzen ein Gefühl, als wäre man selber auch nicht viel wert. Ob es einem nun gefällt oder nicht, Geld ist Geld. Und das ist alles. Jeder weiß das. Doch der neue Stolz, der mit dem Kaffee in diese Stadt gekommen war, berührte fast jeden, sogar die Kinder. Bei solchen Gelegenheiten benehmen sie sich gesittet und sind sehr stolz. So waren auch die Leute aus der Stadt stolz, wenn sie an einem Tisch im Café saßen. Sie wuschen sich, ehe sie zu Miss Amelia gingen, und putzten sich vor dem Betreten des Cafés die Schuhe ab. Dort im Café konnten sie wenigstens für ein paar Stunden die tiefe, bittere Erkenntnis vergessen, dass der Mensch in dieser Welt nicht viel wert ist. Ob es einem gefällt oder nicht, Geld ist Geld. Und das ist alles. Alles. Alles. Alles. Alles. Alles. Jeder weiß das. Geld. Hörspiel von Ulrike Hage. Nach Texten von Gertrude Stein. Es sprachen Gertrude Stein, Dörte Lisewski. In weiteren Rollen Bernhard Schütz, Gerd Wameling und Ken Yamamoto. Musik Ulrike Hage. Ton Eva Pöpplein und Andreas Narr. Technik Hanna Steger und Philipp Fiedler. Regie Ulrike Hage. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Dramaturgie Sabine Küchler.